Es war Spätnachmittag, als er das Bambusgehölz erreichte. Er trat ein und sah mit Erstaunen ein chinesisches Gartenhaus inmitten eines wunderlichen Gartens stehen. Ein Brunnen plätscherte aus hölzerner Röhre. Das in einem Kieselbett abfließende Wasser füllte nahebei ein gemauertes Becken, in dessen Ritzen vielerlei Grün wucherte und in dessen stillklarem Wasser ein paar Goldkarpfen schwammen. Friedlich und zart wiegten sich die Bambusfahnen über den schlanken, starken Schäften. Ein schmächtiger Mann, in grau-gelbes Leinen gekleidet, mit einer Brille über blauen, abwartenden Augen, erhob sich von einem Blumenbeet und kam langsam auf den Besucher zu, den Blick fragend auf Knecht richtend. Nicht ohne Befangenheit sprach dieser die chinesischen Worte, die er sich zur Begrüßung ausgedacht hatte. Der junge Schüler erlaubt sich, dem älteren Bruder seine Aufwartung zu machen. Stets sei ein junger Kollege mir zu einer Schale Tee und einem kleinen erfreulichen Gespräch willkommen. Bis zum Abendessen saß man unter dem wehenden Bambus, tauschte Höflichkeiten, Liederverse und Sprüche aus den Klassikern, betrachtete Blumen und genoss das rosig an den Bergzügen verblühende Abendlicht. Darauf wurde der Student nach dem Zweck seines Besuches gefragt, auf Deutsch. Und auf Deutsch erzählte er, was sein Anliegen sei, nämlich so lange hier zu bleiben, als der ältere Bruder erlaube, und sein Schüler zu sein. Wir sprechen morgen darüber. Am Morgen setzte sich Knecht ans Wasser zu den Goldfischen, blickte in die kleine, kühle Welt von Dunkel und Licht und zauberisch spielenden Farben hinab, wo in dem dunkelgrün-blauen und tintig finsteren sich die Leiber der Goldenen wiegten und dann und wann, eben wenn die ganze Welt verzaubert und für immer entschlafen und in Traumbann verfallen schien, mit einer sanft elastischen und doch erschreckenden Bewegung Blitze von Kristall und Gold durch das Schlafdunkel schickten. Er blickte hinab, mehr und mehr versinkend, mehr träumend als kontemplierend, und fühlte es nicht, als der ältere Bruder mit leisen Schritten aus dem Hause kam, stehen blieb und seinen so versunkenen Gast lange betrachtete. Als Knecht endlich die Versunkenheit abschüttelnd sich erhob, war jener nicht mehr da. Aber alsbald lud aus dem Innern seine Stimme zum Tee. Sie wechselten einen kurzen Gruß, tranken Tee, saßen und hörten durch die Morgenstille den kleinen Wasserstrahl des Brunnens klingen. Melodie der Ewigkeit. Dann stand der Eremit auf. Bist du bereit, deine Schuhe anzuziehen und wieder fortzuwandern? Wenn es denn so sein muss, bin ich bereit. Und sollte es sich fügen, dass du eine kleine Weile hier bleibst, bist du dann bereit, Gehorsam zu leisten und dich so still zu halten wie ein Goldfisch? Ich bin es. Dann werde ich jetzt die Stäbchen legen und das Orakel befragen. Es ist das Zeichen Mong. Dies Zeichen hat den Namen Jugendtorheit. Das Urteil also lautet... Knecht hielt vor aufmerksamer Spannung den Atem an. Unwillkürlich seufzte er in der entstehenden Stille tief auf. Jugendtorheit hat gelingen. Nicht ich suche den jungen Toren, der junge Tor sucht mich. Beim ersten Orakel gebe ich Auskunft. Fragt er mehrmals, ist es Belästigung. Wenn er belästigt, so gebe ich keine Auskunft. Josef wagte nicht zu fragen, aber er glaubte, verstanden zu haben. Das Orakel hatte gesprochen. Es hatte zu seinen Gunsten entschieden. Der junge Tor war angekommen. Er durfte bleiben. Im Bambusgehölz beim älteren Bruder verbrachte Josef Knecht einige Monate. Dieser übte jeden Tag mit ihm eine Stunde Stäbchenzählen, führte ihn in die Grammatik und Symbolik der Orakelsprache ein, ließ ihn sich im Schreiben und Auswendiglernen der 64 Zeichen üben, las ihm aus den alten Kommentaren vor, erzählte ihm je und je an besonders guten Tagen eine Geschichte von Zhuangzi. Zudem lernte er den Garten pflegen, die Pinsel waschen, die Tusche reiben. Er lernte auch Suppe und Tee kochen, Reisig sammeln, auf das Wetter achten und den chinesischen Kalender handhaben. Seine seltenen Versuche jedoch, auch das Glasperlenspiel und die Musik mit in ihre sparsamen Gespräche einzubeziehen, waren vollkommen ergebnislos. Sie schienen entweder an einen Schwerhörigen gerichtet oder wurden mit einem nachsichtigen Lächeln beiseite geschoben oder mit einem Spruch beantwortet. Dichte Wolken, kein Regen. Der Edle ist ohne Makel. Als sich Knecht jedoch aus Monteport ein kleines Klavichord schicken ließ und jeden Tag eine Stunde spielte, wurde kein Einspruch erhoben. Einmal gestand Knecht seinem Lehrer, er wünsche es dahin zu bringen, dass er imstande wäre, das System des I Ching dem Glasperlenspiel einzubauen. Der ältere Bruder lachte. Nur zu, du wirst ja sehen. Einen hübschen kleinen Bambusgarten in die Welt hineinsetzen, das kann man schon. Aber ob es dem Gärtner gelingen würde, die Welt in sein Bambusgehölz einzubauen, scheint mir doch fraglich. Doch genug davon. Es sei nur noch erwähnt, dass der ältere Bruder einige Jahre später, als Knecht in Waldzell schon eine sehr geachtete Person war, von diesem eingeladen wurde, dort einen Lehrauftrag anzunehmen. Er antwortete nicht einmal darauf. Nachmals hat Josef Knecht die Monate seines Lebens im Bambusgehölz nicht nur als eine besonders glückliche Zeit, sondern auch als den Beginn seines Erwachens bezeichnet. Wie denn von jener Zeit an das Bild vom Erwachen häufiger in seinen Äußerungen vorkommt, mit einer ähnlichen, doch nicht gleichen Bedeutung, wie er sie vorher dem Bild der Berufung beigelegt hatte. Das Erwachen bedeutete für Josef Knecht eine jeweilige Erkenntnis seiner selbst und des Ortes, an dem er innerhalb der kastalischen und der menschlichen Ordnung überhaupt stand. Doch scheint uns der Akzent sich mehr und mehr auf die Selbsterkenntnis verschoben zu haben.